Eine Zeile, die ich schrieb, keine Sekunde, die ich dir gewidmet habe. Du hilfst mir durch die Schwere der Tage, du hältst mich in der Waage, du gibst mir die Ruhe und die Kraft. Im Alltag Stress, in der stillen Nacht, endlose Trauerstunden, in Melancholie, ich tauche ab in deine Melodie. Musik, ich bin so froh, dass es dich gibt, ich spüre, wie du mich mitreißt. Losreißt vom eisigen Gebiet, du warst bei mir, war ich verliebt. Du warst bei mir, war ich von der Trennung durchsiebt. Ich bin zu dir gekommen, du hast mich aufgenommen. Mein Meer der Erleichterung, du gleichst den Schwerpunkt aus. Ich flüchte zu dir, halt ich's nicht mehr aus. Musik, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich flüchte in dein Schoß, bei dir kann ich getrost loslassen, aufhören zu hassen, es dabei belassen, wie es ist, wie es war. Du legst mir meine Schwächen dar, durchstehst ich die Dinge klar. Die Vergangenheit greifbar nah, die Zukunft in Augenblicke, wär's mir Einblick in die Welt der Gefühle. Ich brauch dich immer dann, wenn ich mich nicht mehr spüre. Musik, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich brauche dich, wenn die Gedanken mich leben, um mein böses Ich zu zähmen, um mit dem Tod umzugehen, um mich selbst zu verstehen, um weiter nach vorn zu sehen, nicht unterzugehen, um mein Mann zu stehen. Man kann mir alles nehmen, meine Verbindung zu dir wird bleiben. Ich werde weiter Lyrics schreiben und sie der Welt zeigen. Musik, ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich bin kein Typ, der aufgibt. Durch dich kann ich mich vom Leid erlösen. Durch dich kämpf ich mit dem Herz wie von einem Löwen. Ich setze Zeichen, durch dich kann ich Menschen erreichen. Raus aus der Isolation, obwohl Menschen um uns wohnen. Der Glaube allein zu sein, durch Musik kann ich uns alle vereinen. Musik, ich bin so froh, dass es dich gibt.